Wir haben es letzt in Düsseldorf gespielt für einen jungen Mann namens Harald Negeli. Das ist der syrische Spreer. Und für den haben wir schon vor 2 Jahren ein Stück geschrieben. Der Mann muss jetzt für 9 Monate in die Schweiz im Gefängnis, weil die Deutschen ihn ausgeliefert haben. Er hat halb zu viel Betonbänder angesprayt. 9 Monate Knast. Feine Sache. Der Traumspreer.